Das ist leider zu befürchten, aber noch gibt es da keinen breiten Trend. Italien und Frankreich und Österreich sind ausgebrochen und versuchen, so wie Sie das gerade gesagt haben in der Anmoderation, zu sparen bei der Entwicklungshilfe. Deutschland zum Glück noch nicht, aber ich denke, dass die Entwicklungsminister jeweils in ihren Kabinetten unter Druck geraten werden. Das ist leider zu befürchten. Gespart wird noch nicht, aber erfüllen die Industriestaaten bislang überhaupt ihre Zusagen, die sie in Schottland vor 4 Jahren gegeben haben? Die skandinavischen Staaten und die Niederlande ja, aber die meisten anderen Staaten hinken noch hinterher, leider auch Deutschland. Nicht nur die Zusagen in Schottland von Glen Eagles, sondern überhaupt auch die Zusagen des Millenniumsgipfels von New York werden momentan nicht wirklich erfüllt. Denn wir müssten eigentlich bis 2010 0,51% des Bruttonationalproduktes geben für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe und müssten bis 2015 0,7% erreicht haben. Wir sind momentan aber leider nur 0,38%. Also da ist auch noch viel Luft nach oben und da muss noch viel geleistet werden. Wie kann es sein, dass auf internationalen Konferenzen die Zusagen gemacht werden, das dann aber nicht umgesetzt wird? Wo fehlt das Geld? Ja, das ist immer eine Sache der Prioritätensetzung, dass Geld sehr schnell mobilisiert werden kann. Das haben wir jetzt ja in der Wirtschafts- und Finanzkrise erlebt. Da werden riesige, gigantische Konjunkturpakete geschnürt. Es werden Milliardenbeträge für eine Abwrackprämie, eine höchst zweifelhafte, ausgegeben. Es werden dreistellige Milliardenbeträge sehr, sehr schnell mobilisiert, um Banken zu retten. Aber die Not der Ärmsten, der Armen scheint nicht genügend zu motivieren, die Mittel bereitzustellen. Es ist immer eine Frage der Prioritätensetzung. Man kann nicht sagen, dass das Geld fehlt. Es ist eine Frage, wofür man es einsetzen will. Wie sind die konkreten Folgen dieser Politik, also die Folgen auch der Wirtschaftskrise, die ja dahinter steht? Mehr Hungertote und eine höhere Kindersterblichkeit? Also die Zahl der Hungernden ist in der Tat gestiegen. Sie dürfte mittlerweile die magische Grenze von 1 Milliarde Menschen überschritten haben. 1 Milliarde Menschen, die bedrohlich chronisch unterernährt sind. Ja, und es gibt Berechnungen der Weltbank, die jetzt auf der Frühjahrstagung vorgestellt wurden, dass allein in den Entwicklungsländern nur aufgrund der jetzt aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise weitere 50 bis 60 Millionen Menschen unter das physische Existenzminimum gedrückt wurden. Also man hatte erst gedacht, die Entwicklungsländer sind ja gar nicht so stark integriert in den Weltmarkt und in die Finanzmärkte, dass die das gar nicht so mit Wucht erreichen wird. Jetzt weiß man das Gegenteil. Ausgerechnet die Menschen, die am wenigsten für diese Krise können, die nicht spekuliert haben an den Börsen, die Ärmsten der Armen sind die Ersten, die am heftigsten getroffen wurden. Ist das ein Armutszeugnis für die Industriestaaten? Ja, natürlich. Man reagiert nicht schnell, sondern man kümmert sich dann erstmal nach dem Motto, rette sich wer kann, um die eigenen Märkte, um die eigenen Volkswirtschaften. Weltbankpräsident Zöllig hat appelliert, dass wenigstens 0,7 oder 1% der Konjunkturprogramme, die jetzt aufgelegt werden, auch sind für die Infrastruktur in den Entwicklungsländern. Gar nicht nur aus Wohltätigkeitsargumenten, sondern auch um Weltmärkte zu stabilisieren. Aber auch das haben die wenigsten Länder dieser Welt überhaupt nur ernst genommen. Macht also die Wirtschaftskrise auch eine fortschrittliche Politik der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts kaputt, was Armutsbekämpfung, Klimaschutz, aber auch was Globalisierung angeht? Das ist noch nicht ganz ausgemacht, denn auf der anderen Seite liegt in jeder Krise auch eine Chance, dass man erkannt hat, man kann die Märkte nicht sich selbst überlassen. Man braucht geregelte Märkte. Und da gibt es ja durchaus Bemühungen, auch wirklich gegenzusteuern, also nicht mehr diese reine neoliberale Lehre umzusetzen. Darin liegt eine Chance. Denn es geht nicht nur darum, mehr Geld für Entwicklungshilfe zu mobilisieren, sondern auch gerechtere Handelsregeln einzuführen. Aber auch auf diesem Gebiet gibt es leider Rückschläge. Deutschland hat beispielsweise, um sein Milchproblem zu lösen, der Wiedereinführung von Milchagrarsubventionen zugestimmt. Und das bedeutet, dass Milchpulver aus der Europäischen Union, auch aus Deutschland, exportiert wird, unter anderem nach Afrika, dort mit Wasser vermixt, zu Haarmilch verarbeitet wird, zu Dumpingpreisen auf die Märkte kommt. Und damit werden wieder Tausende von Kleinbauern in den Ruin getrieben. Also leider stimmt es mit der Kohärenz da auch nicht. Aber eigentlich läge in dieser Krise die Chance, wirklich auch mal die Regeln der Globalisierung in Frage zu stellen und zu anderen Regeln zu kommen. Sieht es im Augenblick so aus, dass das nicht ins Positive, sondern eben ins Negative umschlägt, dass sogar, wie die Weltbank befürchtet, durch die wachsende Verarmung und Verelendung Kriege und Konflikte drohen größeren Ausmaßes? Das muss leider bejaht werden, diese Befürchtung. Aber wie gesagt, es müssen jetzt heftige Diskussionen geführt werden in den Parlamenten, auch in der Öffentlichkeit. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass Sie das jetzt aufgreifen im Radiobeitrag. Die Bevölkerung muss einfach wissen, wenn wir jetzt die Entwicklungszusammenarbeit und die globale Gerechtigkeit vernachlässigen, dann fallen die Probleme wieder später, zeitversetzt, heftig auf uns zurück durch Instabilität, durch große Flüchtlingsbewegungen oder auch durch eine Verschärfung des Klimawandels. Das war vor dem Hintergrund der Sitzung der G8-Finanz- und Entwicklungshilfeminister in Rom, Thilo Hoppe. Er sitzt für die Grünen im Bundestag und ist Vorsitzender des Entwicklungshilfeausschusses. Danke für das Gespräch in Deutschlandradio Kultur. Ja, herzlichen Dank.